We've mentioned this verse now three weeks in a row. Wir haben jetzt diesen Vers schon drei Wochen hintereinander gelesen. Romans 1:14. Römer 1, Vers 14. Paul writes, I am, as I speak, a debtor both to Greeks and to barbarians, to the wise and to the foolish. Also Paulus schreibt, sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen, bin ich, während ich hier rede, ein Schuldner. He was a debtor to God's selfless love. Er war ein Schuldner gegenüber der selbstlosen Liebe Gottes. He was a debtor to it. Er war ein Schuldner. Because he more than anyone, er mehr als jeder andere, was undeserving to be an apostle. Hat es nicht verdient, ein Apostel zu sein. Even a believer. Selbst ein Gläubiger zu sein. Persecuted and murdered Christians. Er hat Christen verfolgt und ermordet. And God and Jesus chose him. God chose him. Und Gott hat ihn trotzdem ausgewählt. And he says, I'm a debtor. I'm not ashamed of the gospel. Und er sagt, ich bin ein Schuldner. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. It's the power of God unto salvation for anyone who believes. Es ist die Macht oder die Kraft Gottes, jeden zu erretten, der da glaubt. Now, slide 2. If we're going to know the depths of God's love, wenn wir die Tiefe von Gottes Liebe kennenlernen wollen, we have to be honest when we come face to face with the breadth, the length and the height and the depth of our own sin. Also wenn wir die Schuld zu Gottes Liebe kennenlernen wollen, dann müssen wir ehrlich sein, was die Breite, die Länge und Höhe und Tiefe von Gottes Liebe ist. Of our sin. Von unserer Sünde. The breadth of our sin. Die Breite unserer Sünde. How frequently do we sin? Wie oft sündigen wir? The length of our sin. Die Länge unserer Sünde. How long have we been sinning? Wie lang sündigen wir schon? The height of our sin. Die Höhe unserer Sünde. Religious hypocrisy and arrogance toward God. Religiöse Heuchelei und Arroganz gegenüber Gott. Playing God in people's lives. Gott zu spielen in dem Leben von anderen. Judging people. Menschen zu richten. These are the heights of our sins. Das sind die Höhen unserer Sünde. Having high thoughts. Dass wir so hohe Gedanken haben. Having in 2 Corinthians 10 high lofty fortresses. 2. Korinther 10, so diese hohen Festungen zu haben. That elevate themselves against the knowledge of God. Die sich selbst erheben gegen die Erkenntnis Gottes. High sins and sins that are deep, shameful sins. Also hohe Sünden und tiefe Sünden, Sünden, die wirklich so uns mit Scham erfüllen. When we come face to face with these things with honesty. Wenn wir ehrlich diesen Dingen gegenüberstehen oder ihnen begegnen. We have the capacity to understand the depth of God's love. Haben wir die Kapazität, um die Tiefe von Gottes Liebe zu verstehen? Should we go out and do these things so we can comprehend God's love? Sollen wir rausgehen und diese Dinge tun, damit wir Gottes Liebe verstehen? Paul says God forbid. Und Paulus sagt, Gott verhüte. Believe me, there's enough of this in every one of us. We don't have to go out and do it on purpose. Glaub mir, es steckt davon in jedem von uns genug drinnen. Wir müssen das nicht absichtlich machen. We just have to be honest. Wir müssen nur ehrlich sein. To understand God's love. Um Gottes Liebe zu verstehen. More than anybody, Paul understood the love of God. Und mehr als alle anderen hat Paulus das verstanden. Because he said, I am as I speak the foremost of sinners. Weil er hat gesagt, ich bin, während ich hier spreche, der größte aller Sünder. Slide 3. But God has a great principle. Gott hat ein großartiges Prinzip. Jesus said, he who is forgiven little loves little. Jesus hat gesagt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. But he who is forgiven much loves much. Und derjenige, dem viel vergeben wurde, der liebt viel. The world will know that you are my disciples because you love one another. Die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr euch einander liebt. There's something really important here to understand. Es gibt etwas ganz Wichtiges, was man dabei verstehen muss. We are not the source of love. Ist, dass wir nicht die Quelle der Liebe sind. God is the source of love. Gott ist die Quelle der And Liebe. There's something inside of me that wants to be the source of love. Aber es gibt in mir etwas drinnen, was unbedingt diese Quelle der Liebe sein will. It's my religious side. Das ist meine religiöse It's Seite. My human self-righteous side. Meine menschliche selbstgerechte that wants Seite, to elevate my own love against the knowledge of God's love. Die meine eigene Liebe erheben will gegen Gottes Liebe. And this is where we get into a lot of trouble with God. Und da kommen wir wirklich in Schwierigkeiten mit Gott. Because 2 Corinthians chapter 3 says that the glory that we have is reflected. Denn 2. Korinther 3 sagt, die Herrlichkeit, die wir haben, die wird wiedergespiegelt. Like the moon. Wie der Mond. We reflect the glory of God in verse 18. Genauso reflektieren wir die Herrlichkeit Gottes in Vers 18. Where the Spirit of the Lord is, there's liberty. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. In verse 17. In Vers 17. Liberty, because we don't have to produce it. Freiheit, weil wir es nicht selbst produzieren müssen. We just have to reflect it. Wir müssen es nur reflektieren. In verse 18. In Vers 18. From glory to glory. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. The glory of God is reflected in our lives. Und die Herrlichkeit Gottes muss durch unser Leben reflektiert werden. And this is the beauty of this verse. Those that are forgiven much love much. Und das ist die Schönheit dieses Verses. Demjenigen, dem viel vergeben wurde, der liebt viel. Then our love is a reflection. Und dann ist unsere Liebe eine Reflexion. And God gets the glory. Und Gott bekommt die Herrlichkeit. We don't take the glory. Wir nehmen die Herrlichkeit. Because no flesh will glory in his presence. Weil kein Fleisch kann sich rühmen in seiner Gegenwart. Next verse. Nächster Vers. Now look at the whole verse, Luke 7:47. Und schauen wir uns den ganzen Vers an in Lukas 7. Jesus said, "For this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven." Jesus sagt, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. For she loved much. Denn sie hat viel geliebt. For he who is forgiven little loves little. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. This is the story of the woman who came into the Pharisee's home. Das ist die Geschichte der, von der Frau, die in das Haus des Pharisäers ging. And wept on the Lord's feet and washed his feet with her hair. Und auf die Füße des Herrn geweint hat und die Füße getrocknet hat mit ihrem Haar. And kissed her feet. Und die Füße geküsst hat. And the Pharisees were like, "Whoa, what is this?" Die Pharisäer denken sich, wow, was geht da los? If he was a prophet, he would know what kind of woman this is. Wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was das für eine Art von Frau ist. And then Jesus told the story. Und dann hat Jesus diese Geschichte erzählt. There were two debtors. Da gab es zwei Schuldner. One owed a lot and one owed a little. Der eine hat viel geschuldet, der andere hat wenig geschuldet. And they were both forgiven. Aber beiden wurde vergeben. Who do you think loved more? Wer glaubst du von den beiden hat mehr geliebt? Well, the one who owed more. Na, der eine, der mehr geschuldet hat. That's right. Und das ist richtig. You see, Simon, siehst du, Simon, when I came in here, als ich zu dir nach Hause kam, you didn't even embrace me. Hast du mich nicht einmal umarmt. You didn't hug me. You didn't kiss me. Du hast mich nicht umarmt, du hast mich nicht geküsst. You didn't even have a bowl of water to wash my feet. Du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, damit ich meine Füße waschen kann. This woman came in here. Diese Frau kam herein. She's been kissing my feet. Sie küsst meine Füße. Washing my feet with her tears. Und wascht meine Füße mit ihren Tränen. Do you see the difference between religion and a relationship to Jesus? Erkennt ihr den Unterschied zwischen Religion und einer Beziehung zu Jesus? This Pharisee had high sins. Dieser Pharisäer hatte hohe Sünden. High sins of religious hypocrisy. Hohe Sünden der religiösen Heuchelei. High sins of religious arrogance. Hohe Sünden der religiösen Arroganz. Of pride. Stolz. And he loved so little. Aber er hat so wenig geliebt. Jesus came in and he didn't even embrace him. Jesus kam zu ihm nach Hause und er hat ihn nicht einmal umarmt. He didn't even have the courtesy of washing his feet. Er hatte nicht einmal die Höflichkeit, ihm die Füße There zu waschen. There was so little love. Da war so wenig Liebe. Because this Pharisee didn't think he needed any forgiveness. Weil dieser Pharisäer dachte, er benötigt keine Vergebung. And it wasn't because he wasn't a sinner. Aber nicht deswegen, weil er kein Sünder war. It was because he wasn't honest. Sondern weil er nicht ehrlich war. For this reason I say her sins, which are many. Deswegen sage ich dir, ihre vielen, die Sünden, die viele sind, have been forgiven. Die wurden vergeben. For she loved much. Weil sie hat viel geliebt. Her love for Jesus. Ihre Liebe zu Jesus was evidence that she had received forgiveness. Das war das hat man gesehen, weil ihr viel vergeben wurde. She got it. Sie hat es begriffen. Jesus was saying, this woman, she gets it. Diese Frau hat es begriffen. And I can tell you her sins are forgiven. Und ich sage euch, ihre Sünden sind ihr By the vergeben way worden. She's loving, I can tell you that she gets it. So wie sie liebt, ich sage euch, sie versteht das. She comprehends it. Sie kann es begreifen. It clicks. Es hat geklickt. She got it. Sie hat es verstanden. Because she's loving. Weil sie liebt. And when we don't love, und wenn wir nicht lieben, with God's love, mit Gottes Liebe, we don't get it. Dann haben wir es noch nicht begriffen. We can know it theologically. Wir können es vielleicht theologisch wissen. We can memorize the verses. Wir können die Verse auswendig lernen. But we don't get it. Aber wir verstehen es until nicht. It's in our life. Bis es in unserem Leben ist. That's why Jesus said in Matthew chapter 6. Deswegen hat Jesus gesagt in Matthäus Kapitel 6. Right after the Lord's prayer. Nach dem Gebet des Herrn. If you forgive, wenn ihr vergebt, you'll be forgiven. Dann wird euch vergeben werden. But if you don't forgive, aber wenn du nicht vergibst, my Father in heaven will not forgive you. Dann wird mein Vater im Himmel dir nicht vergeben. Because if we get it, weil wenn wir es begreifen, we do it. Dann machen wir das auch. And if we don't do it, und wenn wir es nicht machen, we didn't get it. Dann haben wir es noch nicht begriffen. Next verse. Now this I like this quote. Ich mag dieses Zitat. I've been thinking about it for the last 3 years since I read it. Denke darüber schon die letzten drei Jahre, seitdem ich es gelesen habe. I am more sinful and wicked than I would ever dare believe. Ich bin sündiger und bösartiger, als ich es jemals wagen würde zu glauben. Do you believe that? Glaubt ihr dran? Do you think that there's things that you could do that you would never imagine that you could do? Glaubt ihr dran, dass ihr Dinge tun könntet, von denen ihr nicht einmal glauben würdet, dass ihr sie tun könnt? I'm not really that bad of a guy. Nein, so schlimm bin ich nicht. Now, sinful and wicked are two different things. Das sündig und bösartig, das sind zwei verschiedene sinful Dinge. Sinful means I do something that's bad. Sündig bedeutet, ich mache etwas Schlechtes. It's wrong. Es ist falsch. But wicked, aber böse or evil, oder ja, böse the word, the word wicked means that I defend what is wrong. Bedeutet, dass ich das noch verteidige, was falsch ist. I defend it. Ich verteidige es. That becomes evil. Und das wird dann böse. I gossip. Ich schwätze and rede über andere. And then I defend it. Und dann verteidige ich das. I lie, I cheat, I steal. Ich lüge, betrüge oder stehle. And then I justify it away. Und dann rechtfertige ich das. I excuse myself from my sin. Ich entschuldige mich oder finde Entschuldigung für meine Sünde. And that's wickedness. Und das ist Bosartigkeit. I am more sinful and wicked than I would ever dare believe. Ich bin sündiger und bösartiger, als ich es jemals wagen würde zu glauben. What if you said this to the Apostle Peter while he was walking with the Lord? What if you said this to the Apostle Peter while he was walking? Okay, was wäre, wenn du das zu Petrus gesagt hättest, während er mit Jesus marschiert? In the beginning he said this. He said, "Lord, depart from me, I'm a sinful man." Am Anfang hat er das gesagt: "Herr, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch." But as time went by, he would really begin to understand what he had said. Aber mit der Zeit hat er begonnen zu verstehen, was er gesagt hat. Because toward the end of the 3 years, just before the Lord is crucified, weil am Ende der drei Jahre, kurz bevor der Herr gekreuzigt wird, on the night that he was betrayed, in der Nacht, als er verraten wird, Peter made a very high statement. Hat Petrus eine sehr hohe Aussage gemacht. Jesus said tonight. Jesus hat gesagt, heute Nacht. Someone will betray me. Wird mich jemand verraten? One of you will betray me. Einer von euch wird mich verraten. Peter said. Und Petrus antwortete. I will die with you. Ich würde sogar mit dir sterben. I will die with you. Ich würde mit dir sterben. Peter, where I go, you cannot go. I will die with you. Und Jesus sagt, Petrus, da wo ich hingehe, kannst du nicht hingehen. Und Petrus sagt aber wieder, nein, ich würde mit dir sterben. Oh, will you really? Würdest du es wirklich? Peter, before the cock crows 3 times. Petrus, bevor der Hahn dreimal kräht. You're going to swear you never met me. You don't even know me. Dann wirst du schwören, dass du mich nicht kennst. Peter had something in him that he did not even believe was there. Petrus hat etwas in sich, von dem er es nicht mal glauben würde, dass es this in sich hat. This self-confidence in himself. Diese Zuversicht in sich selbst. To do in his life what only God could do. Das zu tun in seinem Leben, was nur Gott bewirken kann. Now many of us have not experienced this yet, or some of us have not, because we've not tried something. Und manche von uns haben das vielleicht noch nicht erfahren, weil wir gewisse Dinge noch nicht ausprobiert haben. Where we really need God's strength. Wo wir wirklich Gottes Kraft brauchen. But Peter had a high thought there. Aber Petrus hatte diesen hochmütigen Gedanken in sich. Self-confidence. Diese Selbstzuversicht. And the Lord was not sentimental with him. Und der Herr war jetzt nicht irgendwie sentimental mit ihm. Oh, Peter, thanks for saying that. I really appreciate that. Petrus, danke, dass du sowas sagst. Ich schätze das sehr. It's going to be a tough night tonight. Das wird eine schwere Nacht heute. But I'm so glad. Ich bin so froh, dass you're du da bist. You're such a buddy. You're such so a buddy. Freund. Thank you, Peter. I Petrus. Love you, Peter. Ich liebe dich, Petrus. Oh, I just oh, Peter. Petrus. He wasn't sentimental with him because it was a high thought. Er war nicht sentimental mit ihm, weil das eben ein hochmütiger the Gedanke war. The root of it was wrong. Die Wurzel dahinter, die war falsch. It was coming from himself. Sie kam aus ihm selbst. I will never deny you. I will die with you. Ich werde dich niemals verleugnen oder verraten. Ich werde sogar mit dir sterben. But it didn't happen that way. Aber so ist es nicht passiert. When the Lord was handed over, als der Herr ausgeliefert wurde, let me read what happened. Lasst mich euch vorlesen, was passiert ist. Matthew chapter 26, verse 69. Das ist Matthäus 26, Vers 29. Peter was sitting outside in the courtyard and a certain servant girl came to him and said, "You too were with Jesus the Galilean." Also Petrus saß draußen im Vorhof und eine Dienerin kam und sagte zu ihm, auch du warst mit dem Nazaräer. But he denied it before them all. Aber er hat es vor ihnen allen geleugnet. And said, "I do not know what you're talking about." Und spricht, ich weiß nicht, worüber du redest. But when he had gone out to the gateway, aber als er zum Tor, zum Eingang kam, another servant girl saw him, sah ihn noch eine Dienerin, and said to those who were there, und sprach zu den Leuten, die um ihn standen. This man was with Jesus of Nazareth. Dieser Mann, der war ein Begleiter von Jesus aus Nazareth. And again he denied it with an oath. Und wieder hat er es verleugnet, diesmal sogar mit einem Eid. I do not know the man, I swear before God. Ich kenne den Mann nicht, das schwöre ich vor Gott. A little later, the bystanders came up and said to him. Und ein bisschen später kamen die Leute, die um ihn standen, und sagten zu ihm. Surely you too are one of them. Sicherlich bist du auch einer von ihnen. For the way you talk gives you away. Weil die Art, wie du redest, die verrät dich. Then he began to curse and swear. Und dann hat er begonnen zu fluchen und I zu schwören. Do not know the man. Ich kenne den Mann nicht. And immediately the cock crowed. Und sofort danach hat der Hahn gekräht. Did Peter ever imagine that this was in him? Hätte Petrus das je denken können, dass das in ihm ist? Do we really believe that statement that we are more sinful and wicked than we could ever dare believe? Glauben wir diese Aussage, dass wir sündiger und bösartiger sind, als wir es jemals wagen würden As zu glauben? As you get older, you begin to realize it's very true. Und je älter du wirst, desto mehr wirst du erkennen, dass es wahr ist. Because you begin to see layers. Weil du siehst so Schichten. And you begin to see high sins against God. Und du siehst diese hohen Sünden, hochmütigen Sünden Taking gegen Gott. The glory that only belongs to God. Dass du die Herrlichkeit an dich nimmst, die nur Gott gehört. Serving God with your own strength. Dass du Gott dienst aus eigener Kraft. Watching God do something through you and then you take the glory. Dass du siehst, wie Gott Dinge durch dich macht und du nimmst aber die Herrlichkeit an dich. High sins. Hochmütige that Sünden. We would never even imagine are in us. Von denen wir uns nie vorstellen könnten, dass sie in uns sind. Not to mention the sins of breadth and longevity and depth. Nicht die Sünden von der Breite und Tiefe. But do we also believe that we are more loved and accepted? Aber glauben wir auch, dass wir mehr geliebt und angenommen sind? Than we would ever dare hope. Als wir es jemals wagen würden zu hoffen. To hold these two things in our hands. Diese zwei Dinge in unserer Hand zu These halten. Two extremes. Die beiden Extreme. Right in between there is a revelation of Jesus Christ's love for us. Und genau in der Mitte davon befindet sich eine Offenbarung von Jesus Christus Liebe zu uns. After Peter denied the Lord, he wept bitterly. Nachdem Petrus Jesus verleugnet hat, hat er bitterlich geweint. And he took off. Und ist weggegangen. And then the Lord rose from the dead. Und dann ist der Herr von den Toten auferstanden. Peter ran to the tomb. Jesus rannte zum Grab. But John ran ahead. Aber Johannes kam als erster Peter ein. Looked inside. Petrus hat hineingeschaut. But John was the one who believed. Aber Johannes war der eine, der geglaubt hat. Then the disciples are together. Dann sind die Jünger zusammen. And Peter says, I'm going fishing. Und Petrus sagt, ich gehe jetzt fischen. And the other one said, yeah, we'll go too. Und die anderen sagten, ja, wir helfen dir. And they go fishing. Und sie gehen fischen. Through the night. Die ganze Nacht. And they catch nothing. Und sie fangen nichts. And as the sun is slowly rising. Und nachdem die Sonne langsam aufgeht, they hear a voice, hören sie eine Stimme 100 meters away, 100 Meter weit weg from the shore, von der Küste. Hey, Jungs, lads, you hear something? Hey, hört ihr das auch? I hear, wait, shh, quiet. Seid still. Someone's on the shore. What did he say? Jemand an der Küste. Was sagt er? Throw the net on the right side. Werft das Netz auf die rechte Seite. What did he say? Was sagte da? He said, throw the net on the right side. Er hat gesagt, wirf das Netz auf die rechte Seite. Who is? Wer ist okay, das? Come on, let's have some fun. Okay, on machen wir the right Spaß. Side, like the man said. Auf die rechte Seite, wie der Catch Mann es gesagt all hat. Night. Wir haben die ganze let's Nacht nichts gefangen. Who knows nothing. Wir let's hören it, auf den boys. Mann, der gar nichts weiß. Let's have some fun and humor the man. Machen wir einen Spaß draus. We've got nothing else to do. Wir haben nichts sonst zu tun. Just lower those nets down. Lassen wir die Netze Whoa. Runter. Whoa, what's that? Wow, was ist da los? 153 Fische. 135 Fische. So many fish that the nets would break. So viele Fische, dass die Netze schon beginnen zu reißen. But the nets supernaturally did not break. Also beinahe reißen, aber die Netze, die halten auf übernatürliche Weise. As soon as John saw it, und sobald Johannes das gesehen said, hat, it's the Lord. Und sagt, das ist der Herr. Peter, who was naked, Petrus, der so halbnackt war, and jumped in the water. Hat seinen Mantel genommen und ist ins Wasser reingesprungen. Swam to shore. Schwamm zur Küste. He finds the man there sitting. Er findet den Mann, probably with a hood, der da sitzt, vielleicht mit einer Kapuze he has auf. A fire. Der hat ein Feuer gemacht. Some coffee and some, you know, whatever they're drinking. I don't know. mit irgendeinem Getränk, was er gebraut hat, vielleicht Kaffee. Smells really nice, you also know. Wirklich nett. He's probably got 12 rocks all prepared to sit on, you know. Und er hat vielleicht schon so 12 kleine, also so Steine like, aufgestellt, wo man sitzen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And he's sitting on 12. How do you know that? Must be the Lord. Das sind 12 Steine, wo es muss der Herr sein. Then the others come in and Peter helps them drag all the fish in. Und dann kommen die anderen an die Küste und Petrus hilft ihnen, das Netz an den Atlantik zu ziehen. And the nets don't break. And they, und die Netze halten still immer noch. Probably can't see his face because they said they knew it was the Lord, but they didn't know, but they knew somehow. So they probably also, couldn't see his sie face. Haben wahrscheinlich sein Gesicht noch nicht gesehen, weil irgendwie spürten sie es, dass das der Herr war, aber sie wussten es nicht genau. So they have breakfast together. They put fish and they cook it. Und sie frühstücken gemeinsam, indem sie den Fisch braten. And then the Lord says to Peter, und der Herr sagt zu Petrus, watch this. Und achtet Peter, darauf. Petrus, do you selflessly love me more than these? Liebst du mich, also liebst du mich auf eine selbstlose Art mehr als die anderen? Peter had to think about it. Und Petrus musste darüber nachdenken. Because just not long ago, weil vor nicht allzu langer Zeit, he was sure that he loved Christ selflessly. Hat er von sich gedacht, dass er Jesus selbstlos liebt. He was somehow sure that he had enough love to love Christ with. Also er war sich irgendwie sicher, dass er genug Liebe hatte, um Jesus so zu lieben. That he could die for him. Dass er für ihn sterben könnte. And now Jesus comes right to the point to bring healing to Peter. Und Jesus kommt genau zu dem Punkt, um Petrus Heilung zu spenden. Maybe he said it something like this. Vielleicht hat er das irgendwie so gesagt. Peter, do you still really think that you love me selflessly? Vielleicht hat er so gefragt, Petrus, denkst du immer noch von dir, dass du mich selbstlos liebst? And Peter said, Lord, you know that I affectionately love you. Und Petrus hat geantwortet, Herr, du weißt, dass ich dich wirklich, wirklich liebe. Affectionately. Emotionally. Emotional lieb habe. Agape and filio. They're not using the same word. Also sie verwenden nicht dasselbe Wort im Griechischen. Peter agape is avoiding. He's avoiding using the word agape, and Jesus keeps using it. Weil Petrus probiert dieses Wort Agape nicht zu verwenden, aber Jesus verwendet es immer in seiner Frage. Then he says again, Peter. Und er fragt ihn noch einmal, Petrus. Do you really love me selflessly? Liebst du mich wirklich selbstlos? Lord, you know that I affectionately love you. Herr, ich weiß, dass ich dich mag. Sehr. Mag dich sehr. Ich mag dich sehr, ja. They're eating again. Sie essen weiter. The third time. Das dritte Mal. Peter? Petrus. Do you affectionately love me? Also magst du mich sehr? And Peter was really grieved now. Und der Petrus hat schon sehr betrübt. But the Lord was bringing healing in his heart. Aber der Herr, der brachte Heilung in sein Herz. Which sometimes really hurts. Und manchmal tut das weh. When you have to really be confronted and be honest with the truth. Wenn du wirklich konfrontiert wirst und die Wahrheit sagen musst oder die Wahrheit eingestehen and musst. Peter said, Lord, you know all things. Und Petrus antwortet, Herr, du weißt alle Dinge. You know that I affectionately love you. Dass ich dich wirklich, wirklich mag. Then feed my lambs. Und er hat gesagt, dann füttere meine Lämmer. Feed my lambs, shepherd my sheep, feed my lambs. Füttere meine Lämmer, kümmere dich weiter meine Schafe und füttere meine Lämmer. Yeah. What was this all about? Aber worum geht's dabei? God's love doesn't come from us. Gottes Liebe kommt nicht aus uns. It comes from God. Sie kommt von Gott. You love little because you're forgiven little. Du liebst wenig, weil dir nur wenig vergeben so wurde. Many of us are so slow to receive God's love. Manche von uns sind so langsam dabei, Gottes Liebe zu empfangen. You know, it says in the Song of Solomon that his banner over us is love. Es heißt im Hohelied der Liebe, dass seine Flagge oder sein Banner über uns ist Liebe. That God has a banner over each one of us. Dass Gott einen Banner über jeden von uns hält. And it says love. Und es sagt Liebe. His banner over us is love. Und das heißt, sein Banner über uns ist Liebe. It's a selfless love. Es ist eine selbstlose and Liebe. Selfless love only comes from God. Und eine selbstlose Liebe kommt nur von Gott. And can be reflected through us. Und kann durch uns reflektiert werden. I can be selfless, but it's coming from God. Ich kann selbstlos lieben, aber das kommt dann nur von Gott. And when I understand this, wenn ich das verstehe, and I stop trying to produce some kind of a evangelical Christian love of my own, ich nicht probiere eine evangelistische Liebe aus mir selbst heraus zu produzieren, then I can come face to face with the fact that maybe I'm more sinful and wicked than I would ever dare believe. Dann kann ich mir das eingestehen, dass ich vielleicht sündiger und bösartiger bin, als ich es jemals wagen würde zu glauben. And when I come face to face with something, und wenn ich aber dann Angesicht zu Angesicht mit etwas komme, some kind of a rat in the cellar, vielleicht mit einer Ratte im Keller. C.S. Lewis once said, C.S. Lewis hat mal geschrieben oder gesagt, he said, you know, when you go into the cellar, er hat gesagt, weißt du, wenn du in den Keller gehst and you flip the light on, und das Licht einschaltest, suddenly, plötzlich, you'll know whether there's rats there or not. Dann wirst du erkennen, ob es da Ratten gibt and oder many nicht. Of us, when we're in a situation that takes us by surprise, und manchmal, wenn wir in eine Situation kommen, die uns überrascht, suddenly we see the rats in the cellar. Sehen wir oder kennen wir plötzlich die Ratten, die wir im Keller haben. And when we come face to face with them, und wenn wir ihnen im Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, was machen wir dann? Do we cover it up? Do we deny it? Probieren wir es irgendwie zu überdecken oder verleugnen wir sie? Or do we give God an opportunity to love us right there? Oder geben wir Gott die Gelegenheit, dass er uns genau da liebt? And say, God, you know what? I'm beginning to understand. Und sagen zu Gott, Gott, ich beginne zu verstehen, that I'm actually more sinful and evil than I would ever dare believe. Dass ich sündiger und bösartiger bin, als ich es jemals gewagt hätte zu glauben. Yet, doch, I'm also beginning to understand. Beginne ich auch zu verstehen, that I'm more loved and accepted than I would ever dare hope. Dass ich mehr geliebt bin und mehr angenommen bin, als ich es jemals gewagt hätte zu hoffen. Was Peter perfect after this situation? War Petrus perfekt nach dieser Situation? Peter went up to Antioch to visit the Gentile believers. Petrus ging nach Antiochia, um die heidnischen Gläubigen zu besuchen. There was an awakening among the Gentiles. Weil es gab eben eine Erweckung unter den Nationen. That began with Barnabas and Paul. Die begonnen hat mit Barnabas und Paulus. So everybody wanted to meet Peter. Of course, und jeder von Peter. Ihnen wollte natürlich Petrus kennenlernen. The one who walked on water. Der eine, der auf dem Wasser was, ging. He was a Christian rock star. He er was ein christlicher Rockstar. Er war eine Berühmtheit. I mean, the Peter who walked on the water. Der Petrus, der auf dem Wasser coming. Ging. Er kommt zu and uns. He was fellowshipping with them and hugging them and having eating with them and laughing and having a great time. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen, hat sich umarmen lassen, hat mit ihnen gegessen und hat eine großartige Zeit gehabt. This is how I did it. Und so habe ich es gemacht. And then he went, oh. Und dann bin ich plötzlich gesunken. Probably all laughing and having alle a good time. Alle gelacht und haben eine großartige Zeit gehabt. He was telling them inside stories about Jesus. They were like, wow, wow. Er hat ihnen so Geschichten erzählt, so Insider-Stories über Jesus. And Paul was there and they were having a great time. And Paulus war da und hatte eine großartige Zeit. Und it was revival time. Und es war so eine Erweckungszeit. And then something happened. Und dann ist etwas passiert. A few Jews from Jerusalem showed up. Ein paar Juden aus Jerusalem sind gekommen. That were legalistic. Die gesetzlich waren. And as soon as Peter saw them, und sobald Petrus sie gesehen hat, he backed away from the Gentiles. Hat er sich abgewendet von den Heiden. Got off the table and walked away. Aufgestanden vom Tisch und ist weggegangen. And Barnabas did the same thing. Und Barnabas hat dasselbe gemacht. And Paul went to Peter. Und Paulus ging zu Petrus. You are a hypocrite. Du Heuchler. And Barnabas, you are a hypocrite. Und Barnabas, du bist auch ein Heuchler. Because before these Jews came, you were partying with these believers. Weil bevor diese Juden aufgetaucht sind, habt ihr mit den Gläubigen gefeiert. Now because you fear men, you've backed away from them. Und habt ihr Anteil genommen an diesen Leuten, aber wie diese Männer gekommen sind, seid ihr von ihnen zurückgegangen. And you're going to want now to make these Gentiles Jews? Und jetzt wollt ihr diese Heiden, diese Nationen zu Juden machen? When you who are a Jew don't live like a Jew? Wenn du als Jude nicht als Jude lebst. You are a hypocrite. Du bist ein Heuchler. Could you imagine Peter hearing those words? Könnt ihr euch vorstellen, wie es war, als Petrus diese Worte gehört hat? Wow. I am more sinful and wicked. Ich bin sündiger und bösartiger than I would ever dare believe. Als ich es jemals gewagt hätte zu glauben. And yet I'm more loved and accepted than I would ever dare hope. Aber doch bin ich mehr geliebt und mehr angenommen, als ich es jemals gewagt hätte zu hoffen. Peter finished his course. Can we go to the photo? Aber wie hat Petrus seinen Lauf vollendet? How did he finish? He finished in Rome. Er hat sein Leben in Rom beendet. They were crucifying him. Sie haben ihn gekreuzigt. And he said these words. Er hat folgende Worte gesagt. I'm not worthy. Ich bin es nicht würdig, to be crucified, so gekreuzigt like my Lord. Werden wie mein Herr. And he said he requested that the cross be turned upside down. Und er hat verlangt, dass sein Kreuz verkehrt herum aufgestellt wird. Those who are forgiven much, denen, love much. Viel vergeben wurde, die lieben auch viel. The problem isn't that we need more sin. Das Problem ist nicht, dass wir mehr Sünde benötigen. We're just loaded with it. Wir sind vollgeladen, if we were honest, wenn wir ehrlich sind. Especially the high kind of sins, you know, like vor allem diese hochmütigen Sünden. The things that nobody would consider sin to be, you know. Diese Sünden, die viele nicht als Sünden erkennen würden. Not to mention everything else that might be there. Und all die anderen Dinge zu erwähnen, die sins noch dabei sind. Just the thought life. Sünden der Gedanken. The motives of why we do things. Die Motive, warum ich Dinge tue. Being unkind. Unfreundlich zu sein. Never praying for the persecuted church. Niemals für die verfolgte Gemeinde just zu beten. Living in the West, enjoying all the good things we have. Einfach nur im Westen zu leben und sich an all den guten Dingen never zu freuen, being die wir thankful haben. For my food. Niemals dankbar für mein Essen zu sein. Never saying, God, lead me to invest in somebody. Oder nie zu Gott zu fragen, in wen ich investieren soll. Just the sin of indifference. Die Sünde der Gleichgültigkeit, and living my own little life, mein eigenes kleines Leben zu führen. But those who are forgiven much, love much. Aber denen, die ihnen viel vergeben wurde, die and lieben I think viel. If we would just be honest about 10% of what is in our life, und ich denke, wenn wir nur über 10%, was in unserem Leben vorgeht, ehrlich wären, we would experience revival, dann würden wir eine Erweckung erfahren, because we would be filled with God's love, weil wir erfüllt wären mit Gottes Liebe, and out of thankfulness, und aus Dankbarkeit heraus. We would do things that we would never imagine doing. Würden wir Dinge tun, von denen wir uns nie vorstellen könnten, Jesus dass wir sie tun. Said, Peter, when you are older, und Jesus sagt zu Petrus, wenn du älter bist, your hands, dann wirst du deine Arme ausbreiten. And another is going to take you where you would not want to go. Und jemand anderer wird dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. And that has to be the Holy Spirit. Und das muss der Heilige Geist sein. Filling Peter with God's love. It der has to be. Petrus mit der Petrus mit Gottes Liebe füllt. And you will glorify God. Und du wirst Gott verherrlichen. Amen. Amen. So let it be the same for us. Und lasst uns für uns dasselbe sein. Let's be a people who are quick to be honest. Lasst uns ein Volk sein oder Menschen sein, die schnell dabei sind, ehrlich because zu sein. We know it's an opportunity to love more. Weil wir die Gelegenheit erkennen, dass wir mehr lieben. I'm not the source of God's love. Ich bin nicht die Quelle von Gottes Liebe. Through honesty, durch Ehrlichkeit and forgiveness, und Vergebung, I can reflect it to his glory. Kann ich es reflektieren zu seiner Herrlichkeit. Father, we thank you for this morning. Vater, wir danken dir für diesen for Morgen. Your great love. Für deine großartige Liebe. Where the Spirit of the Lord is, there's liberty. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. We don't have to produce something. Wir müssen nichts produzieren. Just reflect. Einfach nur reflektieren. So maybe you're here this morning, you've never received Jesus in your life. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie Jesus in dein Leben maybe angenommen. You're a teenager. Vielleicht bist du Teenager. Your parents come to the church. Und deine Eltern kommen in die Gemeinde. And you come, but have you really given your life to the Lord? Und du gehst mit ihnen, aber hast du jemals dein Leben dem Herrn gegeben? Have you ever really prayed, Jesus? Hast du jemals gebetet, Jesus? Forgive me. Vergib mir. Of the things I think. Die Dinge, die ich denke. The things I do. Die Dinge, die ich tue. Come into my life. Komm in mein Leben. Please. Bitte. He died for you. He er starb für dich. Anyone else here today? Ist jemand hier heute? Pray with me a simple prayer. Dann bete mit mir ein einfaches Gebet. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Can you say those words? Jesus, come into my life. Kannst du diese Worte sagen? Jesus, komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Fill my heart with your love. Füll mein Herz mit deiner Liebe. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Thank you for dying for me. Danke, dass du für mich gestorben bist. I want to be with you in heaven. Ich möchte im Himmel bei dir sein. Forever. Für immer. Let's take a moment. Nehmen wir uns den Moment. And just confess anything, anything that we have done wrong, maybe we've hurt our partner. Bekenn irgendwelche Dinge, die du falsch gemacht hast, Dinge, wo wir unseren Partner verletzt haben. Or a friend. Oder einen Freund. Just allow the Holy Spirit to reveal something to you. Erlaube dem Heiligen Geist, dass er dir etwas offenbart, dir etwas zeigt. And when he reveals it, und wenn er es dir zeigt, you don't have to look for it. dann musst du nicht danach suchen. But if he reveals something, then let's just confess it and receive forgiveness. Aber wenn er dir etwas zeigt, dann bekenne es und empfange wieder für Vergebung. I believe there are some people here who have an anger problem. Ich glaube, dass manche Leute hier sind, die ein Problem mit ihrem Zorn haben. And with this anger, you hurt your family, you hurt people close to you. Und mit diesem Zorn hast du deine Familie verletzt und die Menschen, die dir nahe stehen. But I don't think that anger is the root. I think guilt is the root. Aber ich glaube nicht, dass eben der Zorn die Wurzel ist, sondern dass die Wurzel die Schuld ist. And because you feel guilty because of maybe doing something or not doing something. Und weil du dich schuldig fühlst, entweder weil du etwas getan hast oder eben etwas, weil du etwas nicht getan hast. This guilt expresses itself in anger. Dann drückt sich diese Schuld in Zorn aus. And if that's you today, then come afterwards for prayer. Und wenn das du bist, dann komm später und empfange Gebet. God wants to release you from guilt, false guilt and real guilt. Gott möchte dich von Schuld befreien, egal ob sie echte Schuld ist oder falsche Schuld. And when you're released from the guilt, that the fruit or the effect of anger will also be dealt with. Und wenn du frei von der Schuld bist, dann wird sich auch das Problem mit dem Zorn erledigen. Remember, you are more loved and accepted than you ever dare hope. Und erinnere dich daran, dass du mehr geliebt bist und mehr angenommen bist, als du es jemals wagen würdest zu hoffen. And in the midst of failure, und in der Mitte des Versagens, let God love you. Lass Gott dich lieben. Right in the midst of your failure. Genau in der Mitte des Versagens. Don't hide it. Versteck es nicht. Run to him. Lauf zu ihm. And let him forgive you, let him cleanse you, let him love you. Und lass ihn dir vergeben, lass ihn dich reinigen und lass ihn dich lieben. And Peter went on to do great things for God. Und Petrus hat noch viele großartige Dinge für Gott gemacht. And so that means that each one of us, no matter how much we've messed up in the past, God can use you. Und das bedeutet für uns, egal wie viel Falsches wir gemacht haben in unserer Vergangenheit, dass Gott dich immer noch verwenden kann. Egal wie viel Mist wir gebaut haben, ja. God will forgive and he will use you. Gott wird dir vergeben und er wird dich verwenden. If he can use Peter, he can use any one of us. Wenn er Petrus verwenden konnte, dann kann er jeden von uns verwenden. And so let the Lord be the lifter up of your head. Und lass Gott deinen Kopf hochheben. It says in Psalm 3, God is the lifter up of my head. Es heißt im Psalm 3, dass Gott eben meinen Kopf erhebt. Shame, you have no place in a believer's life if they're confessed. Scham hat keinen Platz im Leben des Gläubigen, wenn er bekannt hat. Shame, you have no place. Scham, du hast da keinen Platz. Jesus paid for it. Jesus hat dafür bezahlt. Live in forgiveness, live in grace, live in freedom. Lieb in der Vergebung, lieb in der Gnade und lieb in der Freiheit. It belongs to you. Sie gehört dir. It belongs, it's your possession, it's your inheritance. Es ist dein Besitz und es ist dein Erbe.